Kennst du das auch? Ich finde keinen einzigen Podcast für mich, der mir gefällt. Nichts informiert mich über Pokémon. Diese News sind vom letzten Monat. Gibt es denn keine neuen? Was gab es denn damals in der Vergangenheit an Pokémon? Ich will mehr über Synchronsprecher hören. Aber ich finde nicht echt. Immer 10 oder altert er auch mal? Wie schon vorbei. Aber das waren doch nur 10. Ich habe so viele Fragen, aber finde keine Antworten. Kann mir da niemand helfen? Doch. Es gibt einen. Ja, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Miautzgenau, dem Pokémon-Podcast, dem deutschen Pokémon-Podcast. Miautzgenau ist ein Podcast, der so viele Gäste hat, dass man eine ganze Pokémon-Arena füllen könnte. Ein Podcast, in dem Pokémon-Filme bis auf die Sekunde analysiert und darüber diskutiert wird. Mit Dominik, der dich immer mit den neuesten News auf den Laufenden hält und einfach jeden Reporter in Pokémon mit Leichtigkeit die Show stiehlt. Ein Podcast, der beliebte Synchronsprecher interviewt, die du sicher als Kind schon in Pokémon gehört hast. Außerdem lässt Miautzgenau, der jetzt schon über 90 Folgen hat, dich nicht einfach wie andere nach ein paar Minuten in der Stille der Ratlosigkeit zurück, weil er vorbei ist. Ein Podcast, der mit Witz und Spaß das rüberbringt, was andere so lange versuchten. Du glaubst mir nicht? Dann hör den Miautzgenau-Podcast.